1 Live. Plan B. Mit Klaus Vieh. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Das Mädchen aus der Grauzone. Eine traurige Geschichte. Everybody seems so sad, and it's making me heavy. So if there's notes you hear on a piano, that's the sound of me trying to push it off of my head. Yes, everything is above me. I ain't standing on the ground. If there's a dirt beneath my feet, it's the dirt of the ages passed down infinitely. There is something we're all stuck with, and I have tried to point it out, but no one likes the guy who points from the sideline. I've been on the sideline a while. Watching myself play the field ever since the rain came down. The field's been all muddy and everybody's playing like shit. All we need is a little sunshine. Come on, I thought the world was getting warmer. Out here it's cold and wet, like the bottom of the ocean with its pressure squeezing our heads. I know there's something we're all stuck with, and I have tried to point it out, but no one likes the guy who points from the sideline, from the sideline. Das Mädchen aus der Grauzone. Eine traurige Geschichte. Ich kannte ein Mädchen, sie war vielleicht 15 oder 16 Jahre alt. Ihr Name? Er ist mir entfallen. Alles, was ich erinnere, er hatte einen schönen Klang. Jemand hat ihn mir einmal übersetzt. Zu Deutsch bedeutet er so viel wie strahlender Schein des Lebens. Wie bloß soll ich dieses Mädchen ersatzweise nennen im Folgenden? Einfach Katrin oder Birgit? Da, wo ich lebe, sagen die Leute übrigens Birgit, wenn sie Birgit meinen. Sie weigern sich beharrlich, das I auch als solches auszusprechen. Sie drehen es fortwährend in eine Art von Ö. Wenn sie sagen, dass sie aus der Kirche kommen, sagen sie, dass sie aus der Kirche kommen. Und wer nicht genau hinhört, der könnte meinen, sie kämen vom Kirschner. Oder aber sie redeten von Kirschen. Nein, ich mag sie nicht Birgit nennen oder Birgit oder Katrin. Ich nenne sie kurz strahlender Schein. Auch auf die Gefahr hin, dass der Eindruck entsteht, dies hier sei eine Romanze rund um Winnetou. Das mit ihm nämlich war auch eine echt traurige Geschichte. Spätestens als Rollins und nicht, wie viele immer wieder glauben, Santer ihn vom Pferd schoss. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Mädchen aus der Grauzone. Eine traurige Geschichte. Strahlender Schein ist ein türkisches Mädchen. Hanna hatte sie irgendwann einmal mit zu uns nach Hause gebracht. Strahlender Schein nämlich war Hannas MBF, ein Kürzel für meine beste Freundin. Es dauerte nicht lange, da stieg sie auf von der MBF zur ABF. So nennen oder nannten die Mädchen ihre allerbeste Freundin. Hanna, Strahlender Schein und weitere Mädchen, sie alle trugen zu der Zeit diese breiten Armbänder aus Frottee an den Handgelenken, damit niemand sah, was darunter geschah. Die Mädchen ritzten sich ständig in die dünne Haut und wenn man sie fragte, warum, vermutlich eine dumme Frage, sagten sie, alle täten das. Strahlender Schein musste besonders auf der Hut sein. Hätte jemand zu Hause ihre rot unterlaufene Haut gesehen, ihre Wundmale, sie wäre wohl grün und blau geschlagen worden. Zumindest fürchtete sie selber das. Lasst es doch einfach sein, sagte ich den beiden und spürte im selben Moment, dass eine solch lahme Mahnung den beiden absolut nicht imponierte. Irgendwann allerdings ließen sie es wirklich sein. Stattdessen pafften sie Zigaretten, probierten Hasch und hatten ihre ersten Küsse mit den Jungs von der Schule gegenüber. Alle, bis auf Strahlender Schein. Strahlender Schein war ein wirklich hübsches Mädchen mit großen braunen Augen, einem bezaubernden Lächeln und halblangen, leicht lockig herabfallenden dunklen Haaren. Wenn sie Hanna besuchte, kamen die beiden immer kurz in mein Zimmer, um Hallo zu sagen. Beide lächelten. Ich lächelte. Die beiden waren einfach ein verdammt hübsches, süßes Freundinnenpaar. Hanna machte dann meist Bemerkungen über die Musik, die ich gerade hörte. Für sie war das alles Oma-Musik. So zumindest nannte sie das, was da aus den Boxen dröhnte. Strahlender Schein lächelte dann immer ein wenig verlegen. Sie war zu freundlich und zu zurückhaltend, um ihrer ABF, ihrer allerbesten Freundin, offen zustimmen zu wollen. Nun gib schon zu, Strahlender Schein, sagte ich dann. Für dich ist das auch Oma-Musik, oder? Ja, sagte sie dann sehr gedehnt, und wir alle mussten lachen. In der Zeit, wo Strahlender Schein uns besuchte, gab es nach meiner Erinnerung in dieser Hinsicht eigentlich nur eine Ausnahme vom durchgängigen Phänomen der Oma-Musik. Es war ein Lied, bei dem die Mädchen mich zunächst baten, es noch einmal zu spielen, was ich tat. Dann wollten sie es lauter hören und immer lauter. Und am Ende wollten sie, dass ich die fragliche CD auf der großen Anlage der sogenannten im Wohnzimmer spiele. Und da so laut, wie es eben ging. Als ich das tat, fingen die beiden an zu tanzen. Zwischendurch fielen sie sich immer wieder in die Arme. Sie waren ja ABF, also allerbeste Freundinnen. Und ich stand da mitten im Raum und war nach meiner Erinnerung irgendwie sogar ein wenig verlegen. Diese Geschichte für sich genommen ist keine traurige Geschichte, im Gegenteil. Zudem wurde sie zum regelrechten Ritual. Wann immer Strahlender Schein erschien, wiederholte sich das Beschriebene in den kommenden Wochen und sogar Monaten. Ständig musste ich dieses eine Lied hervorkramen und mit den Mädchen an die sogenannte große Anlage gehen, um es da abzuspielen. Dem Kerl und seinem Lied rechne ich das übrigens verdammt hoch an. Selten habe ich zwei Teenager so glücklich gesehen. Auch wenn ich selber immer zu etwas dämlich dreinblickend daneben stand. Während die beiden sich ständig in die Arme fielen und ihr Glück kaum fassen konnten. Wiley, Wearing My Rolex. Das Mädchen aus der Grauzone, eine traurige Geschichte. Irgendwann kam strahlender Schein nicht mehr zu uns. Als ich mich nach dem Grund erkundigte, erfuhr ich, ihr kleiner Bruder habe sie mit einer Zigarette im Mund vor der Schule gesehen und den Eltern davon berichtet. Strahlender Schein sei daraufhin von ihrer Mutter geschlagen worden und müsse nun zu Hause bleiben, erzählte Hannah mir, die darüber tief traurig war. Nach einer Weile meldete ich mich bei den Eltern von Strahlender Schein und schlug vor, dass wir uns treffen. Der Vater willigte sofort ein und ich ging rüber zum Haus von Strahlender Schein. Vorbei an der Schafswiese, die gelegentlich übersät ist mit Flaschen, leeren Zigarettenschachteln, Tüchern und sogar Socken und Hemden. Das ändert sich seltsamerweise immer dann, wenn im Frühjahr die Tiere auf die Wiese gebracht werden. Plötzlich siehst du nur noch sattes Grün. Hinter der Wiese verengt sich der Weg und schlängelt sich vorbei an einigen Schrebergärten. Dann läuft er zu auf einen schmalen, asphaltierten Weg, der über eine Art von Damm, wahlweise nach links oder aber nach rechts, beschritten werden kann. Früher verliefen hier Gleise, die irgendwann stillgelegt wurden. Heute nun laufen hier Jogger ihre Runden und Spaziergänger führen ihre Hunde aus. Da, wo Strahlender Schein wohnt, hat man eins der alten Gleise neben den Weg gelegt und einen Waggon darauf gestellt. An dem prangt ein Schild und verkündet, hier würde in Kürze ein Waggon-Café entstehen. Leider hat jemand alle Scheiben des Waggons eingeschlagen. Die Eröffnung wird sich wohl hinziehen. Ich trinke leidenschaftlich gern Kaffee und finde, auch das ist eine traurige Geschichte. Then I would have the choice. Mädchen aus der Grauzone. Eine traurige Geschichte. Nun saß ich eines Abends da mit strahlender Schein, ihren Geschwistern, ihren Eltern und auch Hannah war dabei. Die älteste Schwester von strahlender Schein servierte Tee, brachte Gebäck. Ihr jüngster Bruder grinste frech. Alle anderen blickten erwartungsvoll vor sich hin. Nun gut, ein Wort gab das andere. Am Ende einigten wir uns. Strahlender Schein würde uns in Zukunft wieder besuchen dürfen. Und so geschah es dann auch. Eines Tages, es muss im Sommer gewesen sein, saß ich im Eiscafé an der Kirche, blätterte in einem Magazin, rauchte eine Zigarette, ließ den Blick schweifen und sah plötzlich strahlender Schein. Wir winkten uns zu. Wieder setzte sie ihr bezauberndes Lächeln auf, um sich dann jemandem zuzuwenden, der unmittelbar neben ihr stand. Ein junger Kerl. Die beiden knutschten sich heftig und fielen sich ein ums andere Mal in die Arme. Ich dachte an Wiley, Hannah und strahlender Schein und wollte hier nicht ein weiteres Mal dämlich dreinblickend dem Geschehen folgen. Also wandte ich meinen Blick ab, vertiefte mich in meine Zeitung und las, was ich eigentlich schon gelesen hatte. Dass ich offensichtlich nicht der Einzige war, der strahlender Schein und ihren Freund hier im Schatten der Kirchturmmauern beim heftigen Turteln erblickte, erfuhr ich erst Wochen später. Das Mädchen aus der Grauzone. Eine traurige Geschichte. Einige Wochen später. Immer noch war es recht warm. Hannas Freundinnen kamen bei jeder sich bietenden Gelegenheit vorbei, brachten ihre Freunde mit und saßen im Garten. Oder aber sie fuhren in die Stadt zum Shoppen oder ins Kino oder in den nahegelegenen Wald, um dort heimlich auf dem Parkplatz eine Runde zu drehen, im ersten oder auch im zweiten Gang. Was immer sie taten, eine fehlte. Strahlender Schein. Was ist mit ihr? Erkundigte ich mich. Sie darf nicht mehr aus dem Haus, erfuhr ich. Ihr kleiner Bruder, dieser kleine Mistkerl, 8 oder 9 Jahre alt, hatte sie, so erfuhr ich weiter, mit ihrem Freund beim Turteln erwischt und das Brühwarm den Eltern berichtet. Die wiederum hatten entsetzt reagiert und absoluten Hausarrest verordnet. Was tut sie denn jetzt den ganzen Tag, wenn sie nicht gerade in der Schule ist, erkundigte ich mich. Sie schläft, bekam ich zur Antwort. Sie schläft den ganzen Nachmittag, den Abend lang und nachts sowieso. Niemand weiß, wie sie das schafft, aber sie kriegt es hin, sie schläft. Einmal am Tag, erfuhr ich, dürfe sie vor die Tür. Bis zum Spielplatz, den ich übrigens kenne. Er befindet sich unmittelbar neben dem Waggon mit den eingeschlagenen Scheiben, dem künftigen Café. Dann nimmt sie dort an der Rutsche ihre kleine Schwester an die Hand und bringt sie hoch in den 4. Stock. Und dann legt sie sich wieder hin und schläft. Das Mädchen aus der Grauzone. Eine traurige Geschichte. Vor wenigen Tagen hatte Strahlender Schein Geburtstag. Nicht mehr lange und sie kann die Wohnung ihrer Eltern endlich verlassen, erfuhr ich. Wenn sie denn heiratet. Wie soll sie heiraten, wenn sie nicht vor die Tür darf, fragte ich. Eine etwas dumme Frage, zugegeben. Sie kann ihren Mann ja im Internet kennenlernen, belehrte Hanna mich, um dann hinzuzufügen, Strahlender Schein sehne den Tag der Heirat einerseits herbei. Andererseits fürchte sie ihn auch, seit Freundinnen ihr berichtet hätten, das Laken bliebe beim ersten Mal gelegentlich auch weiß. Und davor habe sie Angst. Angst. Immer nur Angst. Aber vor wenigen Tagen immerhin hatte sie nun Geburtstag. Und Hannah hatte mit Freundinnen gesammelt. Alle zusammen wollten mit strahlender Schein anlässlich ihres Geburtstages in die Stadt zum Shoppen fahren und ihr dort als Überraschung das gesammelte Geld aushändigen. Keine schlechte Idee, befand ich. Doch bereits eine Stunde, nachdem Hannah das Haus verlassen hatte, stand sie bereits wieder in der Tür. »Was denn los?«, fragte ich und bekam zur Antwort, strahlender Schein hätte das Haus erst gar nicht verlassen dürfen. Ihre Eltern hätten ihr zwar ebenfalls Geld zugesteckt, damit aber solle sie in den nächsten Tagen eine Eisdiele besuchen, um ihren Bruder und ihre Schwestern zum Eis einzuladen. »Ausgerechnet ihren Bruder«, entfuhr es mir, und ich fragte, »was ist mit heute? Sie hat heute Geburtstag. Darf sie nicht wenigstens auf den Spielplatz zu ihrer kleinen Schwester, damit ihr sie möglicherweise da sehen könnt?« »Die ist krank«, sagte Hannah. »Und was ist nun mit strahlender Schein?«, fragte ich. »Sie schläft«, sagte Hannah und verließ etwas betreten mein Zimmer. Mir fiel ein alter Song ein, einer der dänischen Hardrock-Band D.A.D., »Sleeping my day away«, meinen Tag wegschlafen. Und um es mal ganz platt zu sagen, der könnte hier jetzt passen. Auf den ersten Blick, ja, vielleicht. Aber bei D.A.D. geht es um gerade einmal einen Tag, der verschlafen wird. Hier bei strahlender Schein geht es um ein ganzes strahlendes Leben. Zumindest kommt es mir so vor. Und wie ich es auch drehe und wende. Es ist eine traurige Geschichte. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. To ask, to always be true. fire. Little girl could be. There's no tomorrow. I love at you. You make me sad. You use to make me laugh. It's hard to swallow. Till